der schönste ihres Lebens sei. Bevor denn kurze Zeit später durch den nächsten ersetzt wird. Das erste Kind wurde zu zweien Wahl oder umgekehrt. Der Fernsehapparat suggeriert Glücksgefühle und kein Kind ist mehr interessant. Immer in etwas, aber egal. Wir konzentrieren uns wieder auf die Werbepausen. Die süßwarenfreie Kasse wird das Symbol der Menschlichkeit. Denn ohne Kinder weint kein Kratzen an der eigenen Plastikwelt. Und alle freuen sich, wenn die blonde Frau Toffifee verteilt. Emanzipation führt auch nur zu weiblichen Amoktätern. Womit wohl bewiesen wäre, dass die Toffifee-Bitch es absolut richtig macht. Beziehungsweise, dass sich Werbebreaks und Bildungsfernsehen nur durch das Tempo selten Heidi Klum und vielleicht noch ein bisschen Farbe unterscheiden. Lebe jeden Tag absolut identisch, denn gestern war der schönste Tag in meinem Leben, aber heute will er irgendwie nicht so. Vielleicht morgen wieder. Wiederholungen fallen nicht auf und sind elementarer Bestandteil jeder guten Erziehung. Wiederholungen fallen nicht auf und sind elementarer Bestandteil jeder guten Beziehung.